Und zu sehen ist der Film im Moment über einen Link auf der Seite von Arte. Dort einfach den Titel suchen, die Erledigung einer Sache. Morgen dann wissen wir, welcher Langfilm für Deutschland den Oscar holen soll. Der deutsche Kandidat wird morgen Vormittag 11 Uhr bekannt gegeben. Und gleich Filme, die schon einen Verleiher gefunden haben. Die Neustarts nach Rillian Baxter, Yellow Eyes.